Anlässlich des 69. Gründungstags der DVRK hielt am 8. September der Einheitsverband der Koreaner in Russland eine Festveranstaltung ab. Daran nahmen die Mitglieder des Verbandes und die in Russland ansässigen Koreaner teil. Auf der Veranstaltung würdigten die Redner die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung und Entwicklung der DVRK. Sie hoben hervor, dass die gegenwärtigen wundervollen Ereignisse in der DVRK als wichtigen Anlass dafür gelten, den starken Mut von Genossen Kim Jong-un und die unbesiegbare Kraft des zusammengeschlossenen koreanischen Volkes mit dem Geist des Schutzes des Sozialismus vor aller Welt zu demonstrieren. Auf der Veranstaltung wurde eine Glückwunschadresse an den Staatsführer Kim Jong-un angenommen.